HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Bei uns hören Sie nur gute Musik. Damit werben alle Radiosender, egal ob Popwellen, Kulturwellen oder Jugendwellen. Kann man Musik objektiv bewerten und welche Kriterien werden angewendet? Können klassische Musik, neue Musik und Popmusik mit den gleichen Kriterien bewertet werden? Und wie sieht das die Musikindustrie oder die GEMA? Hören Sie dazu im Funkkolleg Musik, Musikkritiker, Hörer, Musiker, Fachleute und Radiomacher. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens. Folge 6. Wie bewerten wir Musik? Zur Qualitätsdebatte. Von Nils Kaiser. Also es gibt für mich keine gute oder schlechte Musik, sondern nur gut gemachte und schlecht gemachte Musik. Alles wird perfekt! Ich glaube aber, dass für die Menschen, ich mag das Lied und das ist ein gutes Lied, genau das gleiche ist. Wenn man ein Lied nicht mag, dann ist es automatisch kein gutes Lied. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Mir fällt immer schwerer, von schlechter Musik zu sprechen. Für mich gibt es eigentlich nur interessante oder weniger interessante, weniger mich berührende Musik, wobei das auch wechseln kann. Persönlich liegt es auf der Hand, dass man glaubt, dass vielleicht irgendein Lieblingssong der Beatles mehr wert sein muss als Hey Baby oder Anton aus Tirol. Aber wenn man dann argumentieren muss, wird es eben schwierig. Was ist gute Musik? Diese Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt. Aber was gibt es da überhaupt für Kriterien? Und wenn es welche gibt, sind sie auch allgemeingültig? Oder ist alles nur Geschmackssache, eine Frage der persönlichen Vorlieben? Für die meisten ist das Bewerten von Musik keine Sache der Reflexion. Die Entscheidung, ob Musik gefällt oder nicht, kommt aus dem Bauch heraus. Werner Reinke, Moderator von Popmusiksendungen im Hessischen Rundfunk, spricht da sicherlich für viele. Gut oder schlecht kann es da eigentlich gar nicht geben, weil das gar nicht objektivierbar ist. Das richtet sich einfach nur danach, ob es mich anspricht oder nicht. Und zu unterschiedlichen Tageszeiten, in unterschiedlichen Stimmungen sprechen mich Musiken unterschiedlich an. Es muss mich einfach irgendwo emotional packen. Und das ist durchaus weit gefächert. Das ist von der ganz finsteren Schleimballade bis hin zum härtesten Hardrock. Musik soll emotional sein, die Gefühle ansprechen. Wem aber gefällt dabei welche Musik und warum? Wie funktioniert Musikgeschmack? Der Musikwissenschaftler Dr. Ralf von Appen von der Universität in Gießen beschäftigt sich hauptsächlich mit Popmusik. Die Frage nach dem Musikgeschmack hängt für ihn davon ab, was wir von Musik wollen. Wann bewerten wir Musik positiv? Die allgemeinste, abstrakteste Antwort wäre, wenn sie uns die Grundbedürfnisse erfüllt, die Musik uns eben erfüllen kann. Und da hat ein jeder andere Bedürfnisse in anderen Abstufungen und es ist immer andere Musik, die für uns diese Bedürfnisse erfüllt. Ich glaube nicht, dass man allgemeinere Kriterien angeben kann. Also wenn Musik das tut, wofür wir sie eigentlich brauchen, dann ist sie gut. Bei seinen Untersuchungen zu den Vorlieben von Popmusikhörern geht Ralf von Appen von den ästhetischen Funktionen aus, die Musik erfüllt. Bei der Frage, wozu brauchen wir Musik, erkennt er drei Grundbedürfnisse, die wir an die Musik richten. Das eine wäre ein Grundbedürfnis nach Präsenzerfahrung. Das bedeutet, Musik ermöglicht es uns, unsere Sinne, unser Hörorgan quasi einem freien Spiel zu überlassen. Hier geht es also um das unmittelbare Musikerleben. Das zweite Grundbedürfnis, das Musik erfüllen kann, ist das Bedürfnis nach Emotion und Identifikation. Musik kann zeigen, wie ich mich gerade fühle. Sie kann die Stimmung aktiv verändern. Und durch die Art der Musik zeige ich auch anderen nach außen und mir selbst, wer ich eigentlich bin. Das heißt, Musik ermöglicht uns selber, unsere Identität zum Ausdruck zu bringen. Gemeint ist hiermit ein affektives Musikhören. Bleibt schließlich der intellektuelle Zugang zur Musik. Das dritte Grundbedürfnis könnte man bezeichnen als Bedürfnis nach einer Form der Weltbegegnung, das heißt mit anderen Leuten in Austausch zu treten. Und Musik bietet hier eben auch eine Möglichkeit, dadurch, dass wir genau hinhören auf das Zusammenspiel von textlichem Inhalt und musikalischem Geschehen, anderen Leuten zuzuhören, bei ihrem Weg mit der Welt umzugehen. Der Musikwissenschaftler Ralf von Appen von der Universität Gießen verdeutlicht diese drei musikalischen Grundbedürfnisse anhand von drei Versionen eines Randy Newman-Songs, die jede für sich eines dieser Bedürfnisse erfüllen. In dem Song Guilty, auf Deutsch Schuldig, von 1974, bekennt ein lyrisches Ich sich schuldig, Alkohol und Kokain genommen zu haben und klopft nun bei der Freundin an, um diese um Verzeihung zu bitten. Randy Newman bedient in seiner eigenen Version des Songs das dritte Grundbedürfnis, das Ralph von Appen als Form der Weltbegegnung bezeichnet hat. Newman liefert Stoff zur Reflexion. Yes, baby. Er macht sich ein bisschen lustig über so eine Art von Bekenntnismusik, die von persönlichen Gefühlen spricht. Die Emotionen, die da zum Ausdruck gebracht werden, die scheint er wie ein Schauspieler auf die Bühne zu bringen und sich ironisch etwas lustig zu machen über diese Art von Musik, während er sie gleichzeitig auf die Bühne bringt. Randy Newman erzählt die Geschichte quasi in einer Sicht von außen. Joe Cocker hingegen ermöglicht in seiner Coverversion dem Hörer ein Eintauchen in die Musik. Yeah. Und zwar singt Cocker so, als wäre er wirklich dieses lyrische Ich, als würde er genau in diesem Moment diese Situation erleben und sagen, tut mir leid, ich bin schuldig. Jemand, der die Randy Newman-Version noch nicht kennt, der mag die Version von Joe Cocker als unheimlich authentisch und echt empfinden, weil er wirklich die Gefühle ernsthaft zum Ausdruck bringt, anders als Newman, dem man diese Rolle nicht ganz abnimmt. Joe Cocker erfüllt das Bedürfnis nach Emotionen und Identifikation, das zweite Grundbedürfnis. Ein Beispiel für das erste Bedürfnis nach einer musikalischen Präsenzerfahrung ist schließlich die Version des schwedischen Duos Hederus und Hellberg. Diese würde Ralph von Appen selber wegen ihrer musikalischen Wirkung bevorzugen. Yes, babe. I've been drinking. Weil mir einfach die Stimme am besten gefällt und weil so eine düstere Atmosphäre aufgemacht wird, die geheimnisvoll erscheint. Obwohl ich einsehe, dass eigentlich Randy Newman intellektuell die bessere Version gemacht hat und Joe Cocker vielleicht die sozusagen authentischere im Sinne von Gefühle zum Ausdruck bringen, gibt es wieder eine andere Dimension, die mich die Hederus und Hellberg-Version am besten finden lässt. Einfach weil ich mich darin selbst am ehesten widerspiegeln kann. Anhand dieser drei Beispiele kann bereits deutlich werden, dass es keine objektive Art der Musikbewertung gibt. Stattdessen hängt es von der persönlichen Disposition des Hörers ab, wie er für sich selbst Musik bewertet. Je nachdem, ob wir mehr emotional oder intellektuell an Musik herangehen, können wir zu anderen Präferenzen kommen. Trotzdem aber glauben gerade viele Hörer von Popmusik offenbar daran, sachlich begründete Urteile über Musik fällen zu können. Das zeigt sich anhand der Kundenbewertungen auf dem Internetportal Amazon, die Ralph von Appen untersucht hat. Hier wird allzu gerne polarisiert, eine CD pauschal zum Hit oder zum Flop erklärt. Anastasia ist für mich die mit Abstand beste Sängerin der Welt. Sie überzeugt vollkommen mit ihrer souligen, kraftvollen und einzigartigen Stimme. Ihre Power kommt in jedem Song zur Geltung. Man findet den Anspruch auf Objektivität bei den Amazon-Kunden. Die meisten glauben schon, dass sie stichhaltige Argumente haben, um Sachurteile fällen zu können. Die Texte sind natürlich was, wo man schnell was drüber sagen kann, was offensichtlich einfacher ist, als über Musik zu reden. All seine Lieder auf der CD haben einen tieferen Sinn. Man muss nicht Goethe lesen, man kann auch Grönemeyer hören. Was wir ganz selten finden, sind Dinge, die das musikalische Handwerk betreffen. Also dafür ist der normale Hörer zu wenig Experte und das erscheint auch nicht wichtig. Viel wichtiger ist dem Amazon-Hörer die Kategorie Emotion. Also bewegt mich das, rührt mich das zu Tränen, bringt mich das dazu, auf dem Sofa rumzuhüpfen und mitzusingen oder lässt es mich kalt? Das ist eine sehr entscheidende Kategorie. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert. Zentrale Kriterien, die immer wieder rauskommen, sind, das ist authentisch. Das bedeutet also, Herbert Grönemeyer hat das Schicksal wirklich durchlebt, von dem er dort singt in seinen Stücken. Es wird immer auch der Mensch hinter der Musik oder zumindest das Image bewertet, wo die Industrie sich stark bemüht, natürlich etwas aufzubauen, mit dem die Leute sich identifizieren können. Bis der Vorhang fällt, ich trag dich bei mir. Eine Analyse der Amazon-Bewertungen zeigt, ein vermeintliches Sachurteil über Musik entpuppt sich zumeist doch nur als Geschmacksurteil. Das aber möchte niemand so gerne zugeben, denn einem Sachurteil wird ein höherer Wahrheitsgehalt zugemessen als einem Geschmacksurteil. Dazu schreibt die Musikpsychologin Helga de la Motte Haber: Das Geschmacksurteil. Es erscheint subjektiv und damit nicht einmal des Streites würdig. Es wurzelt in privaten, oft als irrational angesehenen Glaubenssystemen. Weithin aber werden ausschließlich Geschmacksurteile über Musik gefällt. Sie prägen unsere Kultur mehr als das reflektierende Urteil. Gilt das auch für den Musikkritiker? Im Gegensatz zum Amazon-Kunden ist er ein professioneller Beurteiler von Musik, ausgestattet mit viel Sachkenntnis und langjähriger Erfahrung. Ist sein Urteil deshalb aber auch objektiv? Keineswegs, sagt Hans-Klaus Jung-Heinrich, Musikkritiker von klassischer und zeitgenössischer Kunstmusik. Man möchte vielleicht gerne, dass Musik so eine klare Sache wäre wie Wissenschaft, aber das ist es nun mal nicht. Die Musikkritik enthält ein Urteil. Und dieses Urteil ist natürlich Ausdruck einer Art von Bewertung, die aber wiederum schwerlich objektiven Maßstäben folgt, sondern hauptsächlich subjektiven, die aber begründet sein sollten. Auch der Musikkritiker kann einen eher emotionalen oder mehr intellektuellen Zugang zur Musik pflegen, kann von der Interpretation eines impulsiven Dirigenten wie Leonard Bernstein mehr berührt sein als von der Formstrenge eines Michael Gielen. Das spontane Urteil beim Hören der Musik, man könnte es auch als Vorurteil bezeichnen, muss der Kritiker in Einklang bringen mit einem reflektierenden Urteil, das im Nachhinein entsteht. Für die Urteile, die er fällt, stehen ihm aber keine verbindlichen Wertmaßstäbe zur Verfügung, wie etwa einem Juristen oder einem Logiker. Anders kann das sein, wenn die Musik sich in einem ästhetischen System mit klaren, verbindlichen Regeln bewegt. Die barocke Affektenlehre etwa war ein klar geordnetes System musikalischer Figuren, die der Komponist richtig oder falsch, effektvoll oder weniger effektvoll einsetzen konnte. Das war in der Barockzeit der Versuch, Affekte an bestimmte musikalische Ausdruckstypen oder Klangtypen, Intervalle zu knüpfen, sodass der Hörer, wenn er eine fallende Sekund gehört hat, sofort wusste, ja, das ist ein Seufzer. Da gab es dann natürlich auch sowas wie objektivierbare Kriterien, weil es eben auch ein klar definiertes musikalisches Handwerk gab. Und im Gefolge dieser Affektenlehre hat es ja auch die Tonartensymbolik gegeben, dass also bestimmte Tonarten für bestimmte Gefühle reserviert waren. Noch Richard Strauss etwa komponierte seine Tondichtung Ein Heldenleben in der Heldentonart Es-Dur, die schon Beethoven quasi als ästhetisches Leitbild in seiner Eroica-Sinfonie verwendet hatte. Ästhetische Leitbilder wandeln sich. So ist die an den Komponisten gerichtete Erwartung, sich selbst und seine Empfindungen in Musik auszudrücken, also subjektiv zu komponieren, historisch gesehen noch eine relativ neue Entwicklung. Das ist ein Vorgang, der zum Durchbruch gekommen ist in der Romantik. Und dann natürlich die romantische Genieästhetik, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wirkte, mit der modifizierten Idee, dass Originalität ein besonderes Wert- oder Sinnkriterium ist. Aber es muss neben Originalität natürlich auch noch andere Kriterien geben. Nur wurde Originalität natürlich auch im Zug einer übertriebenen Fortschrittsideologie immer wieder angeführt. Höhepunkt eines solchen musikalischen Fortschrittdenkens war die Materialästhetik Theodor W. Adornos. Sie ging von einem sich kontinuierlich entwickelnden musikalischen Material aus. Gut, im Sinne Adornos, war nur die Musik, die dem jeweils aktuellen Materialstand entsprach, etwa die freitonalen Kompositionen der Schönberg-Schule. Aber das ist dann spätestens in den 50er Jahren zerbrochen und hat sich unglaublich diversifiziert. Plötzlich gab es eben keinen bestimmten musikalischen Materialstand mehr, sondern es gab einen unendlichen Pluralismus von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, nicht nur von unendlicher Komplexität, sondern auch von unendlicher Einfachheit wieder. Siehe Phänomene wie Avopert oder auch bestimmte Entwicklungen in der amerikanischen Minimal Music. Spätestens seit der Postmoderne kommt niemand mehr auf die Idee, eine verbindliche musikalische Ästhetik einzufordern. Anything goes, auch in der Musik? Wie lassen sich da noch Kriterien für musikalische Qualität aufstellen? Dazu der Komponist und Dirigent Hans Zender. das Einzige, was uns bleibt, ist zu rekurrieren auf die persönliche Integrität und Individualität des Schöpfers von Musik, überhaupt des einzelnen Menschen. Nur daher kann ein Qualitätsbegriff kommen. Der ist heute nicht mehr kollektiv oder irgendwie überpersönlich zu beweisen oder abzudecken. Wenn man wirklich individuell seinen Stil in der Kunst sucht, wird man nichts tun, außer dem, was man vor sich selber verantworten kann. Wittgenstein hat gesagt, jemand, der nicht lügt, ist schon originell genug. Das ist unser Begriff von Originalität, der für die Zukunft zählen wird. Aber auch andere Bewertungskriterien sind den Musikkritikern schon längst abhanden gekommen. So galt es in der Musikwissenschaft lange als ausgemachte Sache, dass ästhetische Urteile über Musik durch kompositionstechnische Analysen begründbar sein müssen. Das aber setzt eine schriftliche Fixierung von Musik voraus. Improvisierte Musik wie im Free Jazz oder in traditionellen Musikformen wie der indischen Musik entzieht sich einer solchen Bewertungsmöglichkeit. Das ist ja eigentlich ein enorm langer Weg zwischen dem Erfinden von Musik und der verschriftlichten Komposition. Man hat viele, viele Wege im Kopf und es ist gar nicht gesagt, dass der, der dann zur Verschriftlichung führt, der einzig Richtige und der Beste ist. Und so kann man sagen, dass Jazzmusiker im Improvisieren plötzlich Töne erfunden haben, die auch überhaupt in keine schriftliche Form fixiert werden können. Das gleiche Problem wie mit der improvisierten Musik hat die Musikwissenschaft mit der Popmusik. Geht man davon aus, dass Musik nur dann wissenschaftlich bewertet werden kann, wenn das zu Bewertende auch in schriftlich fixierter Form analysierbar ist, dann ist in der Popmusik tatsächlich nichts zu holen. Sagt Popmusikforscher Ralf von Appen von der Uni Gießen. Und nichts zu holen ist aber eigentlich nur, wenn man vom Notenmaterial ausgeht und sieht, ach, drei Akkorde, da brauche ich gar nicht weiter analysieren oder dergleichen, aber so viele entscheidende Dinge sind eben über Noten gar nicht zu erreichen. Die Stimmfärbung, mikrorhythmische Phänomene, ein Gitarrensound kann man nicht in Noten bringen und so weiter. Und das sind Dinge, die für den Hörer ganz entscheidend sind, an die der Musikwissenschaft aber lange Zeit nicht rangekommen ist. Per Computertechnik versucht Ralf von Appen in seiner Forschung, den Phänomenen der Popmusik auf den Grund zu gehen. Für die Musikwissenschaft sind das innovative Methoden. Traditionell hat die Disziplin eine eher schlechte Meinung von der populären Musik. Einer solchen elitären Haltung gegenüber einer vermeintlich minderwertigen Musik hielt Marcel Proust schon 1896 seine Lobrede auf die schlechte Musik entgegen. Verabscheut die schlechte Musik, aber verachtet sie nicht. Da man sie häufiger spielt oder singt und viel leidenschaftlicher als die gute, hat sie nach und nach den Traum und die Tränen der Menschen in sich aufgenommen. Deshalb soll sie euch verehrungswürdig sein. So unbedeutend ihre Stellung in der Geschichte der Kunst ist, so unermesslich ist sie in der Geschichte der Gefühle innerhalb der Gesellschaft. Mit der schlechten Musik meint Proust nicht eine Musik, die tatsächlich von minderem Wert ist, die aber von den Vertretern der Hochkultur zu einer solchen erklärt wird. Er verweist dabei auf den Umstand, dass gerade die populäre Musik, in Prousts Fall die Salon- und die Unterhaltungsmusik seiner Zeit, wirkliche Verbreitung erfährt und somit auch gesellschaftliche Bedeutung erlangt. Für Gerhard Schilling, Musikredakteur beim Schlagersender HR4, gibt es keine gute und schlechte Musik, sondern nur gut oder schlecht gemachte Musik. Musik ist die Kurzschrift des Gefühls. Also der Hörer möchte zunächst mal emotional berührt werden. Das kann in vieler Hinsicht passieren, entweder über den Text, die Harmonik oder die Melodielinie oder auch über die Art der Präsentation. Ich schätze mal, letzteres hat den Löwenanteil. Insgesamt also eine harmonisch ausgewogene Produktion in technisch und musikalisch perfektem Gewand. Das ist für mich gut gemachte Musik. Ein Schlagerproduzent arbeitet dabei in einem besonders eng gesteckten Rahmen. Er verfügt nicht über viel musikalischen Spielraum. Die Musik darf nicht zu komplex sein. Mit einfachen Mitteln muss ein Höchstmaß an Inhalt und Ausdruck erreicht werden. Das, was für den Schlagerhörer Qualität ausmacht. Wenn es originell ist, dann setzt es sich sicherlich leichter durch. Wie zum Beispiel das, was Roger Cicero gemacht hat oder auch was Max Raabe eben macht. Muss aber nicht sein. Ich kann auch die Originalität ein bisschen übertreiben und dann schlägt es ins Gegenteil um. Da sich innerhalb dieser Range zu bewegen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Und dann kommt natürlich noch vieles dazu. Habe ich den richtigen Interpreten? Habe ich die richtige Promotion dazu? Treffe ich den Zeitgeist? Da kommt so viel zusammen, um wirklich einen Kracher zu landen. Der Titel hat eben richtig gezündet und ich denke, der geht über die Emotionen. Ob es gut ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden, aber es ist eine gut gemachte Musik, ja. Wer kann überhaupt welche Musik bewerten? Wenn etwa die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft in einer Untersuchung ermittelt, dass 92% ihrer Hörer ein avantgardistisches Musikstück wie Le Marteau sans Maître von Pierre Boulez nicht gerne hören, dann stellt sich die Frage, ob die Befragten überhaupt Bewertungskriterien für diese Art von Musik haben. Es stellt sich die Frage nach dem Musikverstehen. Wir haben zwei Formen von Musikverstehen. Das des hörenden Nachvollzugs, die Syntax oder Strukturebene des Werks, das musikalische Material und das, was Musik mitteilt, was über sie selbst hinausgeht, ihr Gehalt, Inhalt, Offenbarungscharakter, ihr Welterschließungscharakter. Das schreibt die Medienwissenschaftlerin Simone Marenholz. Mit dem Offenbarungscharakter der Musik ist das gemeint, was auch gerne als die Sprache der Musik bezeichnet wird. Das erste Element, die Strukturebene, mag in einem Schlager einfach gestrickt sein. Über die zweite Ebene des Musikverstehens, die Wirkung der Musik, ist damit noch nichts gesagt. Das gleiche gilt für eine Klaviersonate Beethovens. Wir können ihre komplexe Form analysieren und doch nichts von Beethovens Sprache verstehen. Verstehen setzt auch Vertrautheit mit einer Musiksprache voraus. Wer hingegen die Ausdrucksformen in Boulez Marteau sans Maître nicht kennt und nicht versteht, dem fehlt es auch an Möglichkeiten, die Musik zu bewerten, sie überhaupt gut oder schlecht finden zu können. Dazu Ralf von Appen und Hans-Klaus Jung-Heinrich. Verstehen bedeutet im ersten Moment überhaupt zu wissen, worauf man eigentlich achten soll, was das Grundvokabular des jeweiligen Stils ist, was zu erwarten ist, was nicht zu erwarten ist. Und wir können andererseits, auch das gehört zur Wertedebatte, sagen, dass Musik, klassische Musik insbesondere, eine Art von Sprache ist, die man auch erst lernen muss, um sie zu lieben und in ihre emotionalen Tiefen überhaupt eindringen zu können. Und da ist man halt in einigen Stilistiken zu Hause und in anderen nicht. Und verstehen bedeutet auch beispielsweise, wie man sich in der Diskothek zu einem Stück bewegt. Wie kommt der Mensch überhaupt zu seinem Musikgeschmack? Entscheidend dürfte die musikalische Findungsphase sein, die meisten Menschen ungefähr im Alter zwischen 12 und Anfang 20 durchleben. Von der Musik, die wir in dieser Zeit gerne hören, sind wir ein Leben lang geprägt. Radiosender spielen gezielt Musik aus diesem Lebensabschnitt ihrer Zielhörerschaft. Auf den sogenannten Ü30 oder Ü50-Partys läuft ein entsprechend ausgerichtetes Programm. Die Ausbildung des Musikgeschmacks geht parallel mit der Identitätsfindung in der Pubertät. Später noch neue Musiksprachen hinzuzulernen und zu verstehen, fällt ähnlich schwer wie das Erlernen einer richtigen Sprache. Um die Musik, die die heutige Jugendkultur prägt, beurteilen zu können, müssen wir erst einmal wissen, welche Bedürfnisse sie erfüllen soll. Was wollen Jugendliche heute von Musik? Bianca Schwarz ist Musikmoderatorin bei der Jugendwelle UFM des Hessischen Rundfunks. Also was einfach wichtig ist, um zu beurteilen, wie ein junger Mensch Musik bewertet, ist die Individualität. Man macht heute nicht mehr Musik für eine Gruppe von Menschen, die Rockfans zum Beispiel, sondern man macht heute Musik für eine einzelne kleine Seele. Und wenn die mich versteht, ist man angekommen. Wenn es von diesen viele gibt, dann hat man einen neuen Hype gesetzt. In deinem Alaska, dein eigenes endloses Weiß, bevor dich die Lawine ergreift, atme kurz ein und schweig, setz an, springe dich frei. Natürlich geht es bei der Musikauswahl von Jugendlichen auch um Abgrenzung vom Musikgeschmack der älteren Generationen. In den Zeiten des Internets hat sich aber darüber hinaus der Umgang mit der Musik selbst verändert. Man hat einen viel größeren Überblick, man kann viel mehr hören, man muss sich nicht mehr auf das verlassen, was jetzt vielleicht ein Radiosender oder ein Fernsehsender vorstellt, was jemand schon vorher getestet hat und für mich für gut befunden hat. Und ich glaube, dass daraus auch resultiert, dass man Musik anders bewertet. Auch im Internet findet natürlich eine Vorbewertung statt. Trotzdem sind die Auswahlmöglichkeiten im Vergleich zu dem, was früheren Generationen möglich war, immens. Durch die neuen Medien verändern sich aber auch die Bewertungskriterien von Musik. Es geht nicht mehr so sehr um Qualität. Was auch einfach daran liegt, dass heute jeder radio- und chartstaugliche Musik selber machen kann. Heute habe ich meinen Computer und ich habe vielleicht 5 unterschiedliche Programme und dann habe ich noch ein Keyboard. Und damit kann ich zu Hause als 12-Jähriger einen Popsong zusammenbasteln, der, wenn der richtige Sänger drüber singt, auf Platz 1 der deutschen Charts landen kann. Endlich laufen lernen, endlich angefangen aufzuhören. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Musik muss ein Lebensgefühl treffen, das Lebensgefühl der Menschen, für die sie gemacht ist. Sei das die Sehnsucht nach unmittelbarer Emotion, wie im sentimentalen Schlager, oder sei es das sich hineinfallen lassen in die frei improvisierten Töne der Freejazzer. Das unmittelbare Musikhören hat wenig mit fachlicher Bewertung zu tun. Es geschieht aus dem Bauch heraus, selbst beim Musikkritiker. Trotzdem werden unentwegt Sachurteile über Musik gefällt, sogar und vor allem dort, wo es gar nicht um musikalische Qualitätsfragen und noch weniger um Geschmack geht. Hans-Klaus Jung-Heinrich: Wenn ich mit einem Chef von einem Tonträgerkonzern spreche, dann sagt er mir eher, was wollen Sie denn überhaupt mit Ihrer klassischen Musik? Die macht bei uns vielleicht 5-7% vom Umsatz aus. Und das ist natürlich auch eine Sache des Wertes, des ökonomischen Wertes. Wenn man das so sieht, dann ist die klassische Musik natürlich eine einigermaßen marginale Erscheinung. Dafür erhält die Kunstmusik höhere Subventionen als jede andere Musikart. Was wie gefördert wird, das ist aber eher eine Existenzfrage als eine der Qualität. Ralf von Appen: Der Staat entscheidet durch Subventionen im Kulturbereich, was förderungswürdige, wichtige Musik ist und was man dem Markt überlässt, um sich selbst zu tragen. Da sind solche Entscheidungen wichtig und da müssen sie getroffen werden. Also wenn wir den gesamten Bereich der zeitgenössischen Kunstmusik sich selbst überlassen würden, wie die Popmusik, und eine Aufführung im Radio nicht wesentlich besser vergüten würden als die eines Popsongs, dann würden wir eine kulturelle Vielfalt damit bedrohen, die erhaltenswert ist und die als so angesehen wird, dass sie staatlich oder eben durch höhere GEMA-Quoten gefördert werden muss. Nicht nur die von Marcel Proust sogenannte schlechte Musik bedarf also des Schutzes und der Würdigung, sondern auch die gute. Was auch immer wir dafür halten. Wie bewerten wir Musik? Zur Qualitätsdebatte. Das war die 6. Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor der Sendung war Nils Kaiser. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.